بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen inshallah ta'ala heute weiter beim Fiqhband 1, Reinigung. Das heißt, im ersten Band der Fiqh-Reihe, im Kapitel 4.7, bei dem es um die Sunna-Teile des Wudu geht. Das letzte, was wir zuletzt besprochen hatten, waren die Rückenteile des Wudu. Und das allerletzte Thema war, wenn man eine bestimmte Stelle beim Wudu nicht waschen kann. Das haben wir letztes Mal beendet. So wissen wir, wie ein vollkommener Wudu auszusehen hat. Und dementsprechend gehen wir jetzt über zu den Sunna-Teilen, damit wir unseren Wudu vervollkommnen und dem Propheten a.s. auf die beste Art und Weise nachahmen. Der Autor sagt, 4.7, die Sunna-Teile des Wudu. Dabei, die Kapitelnummer kann sich variieren von einer Auflage zur nächsten, aber es geht um die Sunna-Teile des Wudu. Eine Sunna, Plural Sunnan, ist eine Tat, für die man, wenn man sie vollbringt, Belohnung erhält. Wenn man sie absichtlich unterlässt, wird man dafür aber nicht zur Rechenschaft gezogen. Das ist übrigens auch ein Synonym für Begriffe wie Mustahab, Nafila. Das sind alles Begriffe, die austauschbar verwendet werden, im gleichen Sinne verwendet werden. In Bezug auf den Wudu, der Wudu ist nur vollkommen, wenn man neben den Rukun auch die Sunna-Teile verrichtet. Und hier eine Anmerkung. In Bezug auf den Wudu gibt es keine separaten Wajib-Handlungen wie beim Salah. Aber beim Salah wissen wir, da haben wir Rukun-Handlungen, Wajib-Handlungen und Sunna-Handlungen. Beim Wudu haben wir das nicht. Beim Wudu haben wir nur Wajib-Handlungen und Sunna-Handlungen. Oder man sagt Rukun-Handlungen und Sunna-Handlungen. Wir haben keine Unterteilung der Pflichtteile des Wudu. Zu den Sunna-Teilen gehört erstens der Siwak. Mit dem Siwak ist das Reinigen der Zähne mit der Baumbürste gemeint. Sprachlich gesehen bedeutet das aus Istaka abgeleitete Verb Dalaka entweder reiben oder geneigt sein bzw. schief sein. Ja, Dalaka. Da man eben die Baumbürste beim Reinigen schief hält. Der Begriff Siwak wird sowohl für die Baumbürste selbst als auch für den Vorgang der Reinigung verwendet. Also man kann zu jemandem sagen, Siwak ist eine Sunna, das heißt das reinige Zähne mit der Baumbürste. Oder gib mir den Siwak, damit meint man das Gerät oder das Teil, das Objekt, mit dem man die Zähne reinigt. Auch Miswak genannt. Siwak, auch Miswak genannt. Miswak ist sozusagen das Objekt, mit dem man den Siwak verwendet, ja, und durchführt. Siwak ist nicht nur, wie bereits dargelegt, ein Teil der Fitra, sondern auch eine Sunna des Wudu. Und vorneweg, wir werden sehen, es gibt verschiedene Sunna-Teile. Entweder werden die Sunna-Teile vor dem Wudu gemacht, oder während des Wudu, oder nach dem Wudu. Das ist eine rein logische Unterteilung. Tayyib. Das Benutzen des Miswak ist eine Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam und als solche nicht wajib. Das ist die Ansicht der allermeisten Ulama rahimahumullah ta'ala. Im Gegensatz zu Dawud al-Zahiri, der Meinung war, dass das Benutzen des Miswak wajib ist. Tayyib. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es angeordnet hat. In manchen Überlieferungen hat er den Siwak angeordnet. Aber die große breite Masse der Ulama sagt, dass diese Beweise alleine reichen nicht aus. Man muss auch die anderen Belege anschauen. Und erst wenn man alle Belege vor Augen hat und sie in Betracht zieht, kann man zu einem Urteil kommen, das alle Überlieferungen des Propheten berücksichtigt. Denn wenn ich die Überlieferungen nehme, die auf Pflicht hinweisen und die anderen auslasse, die auf Istihbab hinweisen, dann habe ich nur einen Teil der Überlieferung berücksichtigt. Und alle Überlieferungen zu berücksichtigen, Jam'a sozusagen, hat Vorrang vor Tarjih. Ja, Jam'a hat Vorrang vor Tarjih. Tayyib. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung: Laula an ashuqqa ala ummati, la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu. Das heißt, sinngemäß übersetzt, würde ich es meiner Umma damit nicht schwer machen, so hätte ich angeordnet, den Siwak bei jedem Wudu zu benutzen. Und die Überlieferung ist eindeutig in der Hinsicht, dass man es benutzen soll, aber dass es eben schon eine Erschwernis wäre, das jedes Mal benutzen zu müssen. Deswegen hat er es nicht angeordnet, a.s.w. Manche Gelehrte empfehlen, den Suwak nach der ersten Mundspülung zu verwenden, sofern man ihn mehr als einmal ausspülen will. Also jetzt stellt sich die Frage, wann soll man den Suwak verwenden? Vor dem Wudu oder beim Wudu? Und aus logischen Gründen sagen manche, während dem Wudu, während man die Zähne putzt, während man den Mund reinigt, weil das ja dazu zusammenhängt. Am besten ist aber, man reinigt die Zähne, bevor man mit dem Wudu beginnt. Der Grund dafür ist, dass dann das Wasser überall hin gelangen kann. Ja, also als der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieben wurde, wie er den Wudu vollzog, kommt in den Werken Bukhari und Muslim nicht vor, dass er dann kurz Stopp machte während dem Wudu und seine Zähne dabei reinigt. Das kommt nicht vor. Also ist es nicht Teil des Wudu an sich, sondern man macht es vorher, logischerweise, damit auch der Mund nachher ordentlich gereinigt werden kann. Übrigens ist es auch angebracht, sich durch die Reinigung des Mundes mit dem Siwak auf das Lesen des Koran optimal vorzubereiten. Auch vor dem Salah ist der Siwak Sunnah. Manche derjenigen Gelehrten, die den Siwak während des Wudu als Sunnah betrachten, sind der Ansicht, man solle seine Finger benutzen, wenn man keinen Miswak zur Verfügung habe. Korrekterweise ist das keine Sunna. Zweitens die Basmala. Die Basmala ist eine Abkürzung für den Ausdruck Bismillahirrahmanirrahim. Und wie heißt es? Die Basmala wird hier unter den Sunna-Teilen des Wudu erwähnt, und trotzdem diskutieren wir erst einmal, ob es eine Sunna ist oder ein Rukunteil ist. Warum? Warum wird es unter den Sunna-Teilen erwähnt? Weil diesem Buch zugrunde, ursprünglich zugrunde liegende Text ist Zad al-Mustaqni'. Und Zad al-Mustaqni' ist ein hanbalitischer Text, und bei den Hanbaliten ist die Basmala eine Sunna des Wudu. Und deswegen wird es an dieser Stelle erwähnt. Deswegen dürfen wir uns trotzdem die Frage stellen, ob die Basmala nicht, ist sie wirklich eine Sunna, weil die Ulama, rahimahumullah ta'ala, darüber unterschiedlicher Meinung sind. Wir haben drei verschiedene Ansichten hierzu. Nach der ersten Ansicht ist die Basmala ein Rukn des Wudu. Ein Rukn des Wudu. Und das ist eine Version bei Imam Ahmed. Und manche Hadith-Gelehrten sind auch dieser Meinung. Und auch die Zahiriyya. Deswegen, wenn wir also heute Gelehrte hören, die sagen, dass man die Basmala sprechen muss beim Wudu, dann haben sie Imame, die ihnen darin vorausgegangen sind. Das ist die erste Ansicht. Die zweite Ansicht ist, dass die Basmala eine Sunna ist. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama, Ansicht der Hanafiya, der Malikiya, der Shafi'iya und eine Version über Imam Ahmed rahimahullah. Ja, wir haben hier schon zwei Überlieferungen über Imam Ahmed diesbezüglich. Die dritte Ansicht. Nach der dritten Ansicht ist die Basmala ein Rücken für denjenigen, der daran denkt. Wenn man allerdings vergisst, die zu sprechen, entfällt die Pflicht. Das ist die dritte Ansicht mit den Ulama. Auch eine Überlieferung über Imam Ahmed, rahimahullah, und die Ansicht von Ishaq ibn Rahawayh. Und manche sprechen auch Rahuya aus. Völlig egal. Diese drei Ansichten. Und was ist die Grundlage, die dahinter steckt? Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und dieser Hadith ist Grundlage besonders für die Ulama, die sagen, dass es Rücken ist, oder Rücken ist für denjenigen, der daran denkt, wie dem auch sei. Die sagen, La salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allahi ta'ala alayh. Kein Gebet für den, der kein Wudu verrichtet hat. Kein Gebet für den, der kein Wudu verrichtet hat. Das ist ja klar. Ja, also wenn man kein Wudu hat, dann ist das Gebet auch nicht gültig. Und dann sagt er im gleichen Atemzug, kein Wudu für den, der nicht den Namen Allahs, des Erhabenen, darüber erwähnt hat. Kein Wudu für den, der nicht den Namen Allahs, des Erhabenen, darüber, das heißt über den Wudu, erwähnt hat. Das ist die Überlieferung, auf die sich diese Meinungen stützen. Zunächst einmal, bevor wir natürlich einen Hadith als Grundlage nehmen und aus ihm eine islamische rechtliche Bestimmung ableiten, müssen wir erst einmal schauen, ob diese Überlieferung authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist oder nicht. Und wir sehen, dass die Ulama, rahimahumullah ta'ala, unterschiedlicher Meinung diesbezüglich sind. Und das bedeutet, dass dieser Hadith auch nicht auf der höchsten Ebene der authentischen Hadithe ist. Und das ist für uns wichtig, weil wenn der Hadith nicht auf der höchsten Ebene der authentischen Hadithe ist, dann können wir ihn nicht gleichwertig behandeln, wie eine Überlieferung, die bei Bukhari steht, bei Muslim steht oder über die sich die Ulama rahimahumullah ta'ala einig sind. Also manche Imame, wie Imam Ahmed rahimahullah ta'ala selbst, er sagt, der Hadith ist da'if. Und andere Imame, wie Al-Dhahabi ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, sagt, der Hadith ist hasan. Und manche frühe und spätere Gelehrte, wie Imam al-Hakim und der Sheikh al-Albani, sagten, dieser Hadith ist sahih. Und es gibt noch andere Meinungen von anderen Imamen dazu. Wie dem auch sei, diese Überlieferung ist umstritten. Und manche Imame haben auch die Ansicht verworfen, dass der Hadith authentisch ist und das auch widerlegt. Ja, das auch widerlegt. Wie dem auch sei, entscheidend ist, dass diese Überlieferung hinsichtlich der Authentizität eine Sache ist, Ijtihad ist. Ja? Manche kommen zu einem Ergebnis, andere kommen zu einem anderen Ergebnis. Die Mehrheit der Gelehrten stuft diese Überlieferung als unauthentisch ein. Unter ihnen, wie erwähnt, der große Hadith-Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Diejenigen, die ihn als authentisch einstufen, machen dies aufgrund verschiedener Isnads desselben Hadithes. Ja, das heißt, es gibt eine schwache Überlieferung, eine zweite schwache Überlieferung, vielleicht eine dritte, eine vierte. Und in der Summe, sagen sie, ist diese Überlieferung authentisch. Sowas gibt es natürlich auch, ja. Das gibt es auch. Diejenigen, das ist hinsichtlich der Authentizität dieser Überlieferung. Jetzt haben wir aber noch zwei andere Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Einmal, diese Überlieferung in Bezug auf die anderen Überlieferungen und dann noch die Überlieferung und ihre Aussagekraft an sich. Das heißt, was können wir denn aus der Überlieferung ableiten? In der Überlieferung steht ja nicht drin, das Sagen von Bismillah ist ein Rukn des Wudu oder Wajib oder so, sondern da steht ja kein Gebet für den oder kein Wudu für den, der Allahs Namen darüber nicht erwähnt hat. Die Frage ist, was können wir daraus ableiten? Diejenigen, also jetzt erst einmal diese Überlieferung in Bezug auf andere Überlieferungen. Vergleichen wir diese Überlieferung erst einmal mit dem Koran al-Karim. Diejenigen, die die Basmala nicht als verpflichtend betrachten, führen als Begründung an, dass Allah, tabaraka wa ta'ala, die Basmala im Koran, nicht erwähnt hat. Da waren diejenigen Geschwister, die sich noch ausführlicher diese Überlieferung anschauen wollen, was die Ulama darüber gesagt haben, findet das in den Fußnoten noch ausführlicher. Habe ich jetzt an der Stelle weggelassen. Ja. Tayyib. Aber wir können eigentlich das bei uns mal genauer anschauen, damit wir auch einen Eindruck bekommen in diese Welt der Überlieferungen. Und zwar erst einmal nochmal diese Überlieferung. Kein Gebet für den, der kein Wudu verrichtet hat und kein Wudu für den, der nicht den Namen Allahs haben, darüber erwähnt hat. Diese Überlieferung wird überliefert in verschiedenen Werken wie bei Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Imam Ahmed. Sheikh al-Albani, rahimahullah, sagt in Arwa al-Ghalil, dass al-Mundhiri und al-Asqalani ihn als Qawi eingestuft haben und Ibn al-Salah und Ibn Kathir als Hasan. Also Qawi und Hasan sind zwei Stufen der Authentizität. Ja? Hasan und darüber ist Qawi und darüber ist Sahih. Auch Ibn Qayyim und Shawkani neigen dazu, ihn als Hasan einzustufen. Alle überliefern diesen Hadith über Ya'qub ibn Salama, über seinen Vater und dieser wiederum über Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu. Ya'qub ibn Salama über seinen Vater Salama und dieser über Abu Huraira. Imam al-Bukhari sagte, weder ist bestätigt, dass Ya'qub von seinem Vater gehört hat, noch sein Vater von Abu Huraira. Also das heißt, wir haben also laut Imam al-Bukhari zwei Probleme bei dieser Überlieferung. Zwei Gründe zu sagen, dieser Hadith ist munqati'. Munqati' bedeutet genau das, was der Imam hier sagte. Und zwar hat es den Anschein, als hätte Ya'qub ibn Salama diesen Hadith von seinem Vater gehört, hat er aber nicht. Beziehungsweise ist dieser Punkt umstritten. Und das würde bedeuten, wir haben hier eine Lücke. Und diese Lücke ist unbekannt. Wir wissen nicht, von wem er das gehört hat. Und dasselbe gilt zwischen Salama und Abu Huraira. Also ein zweiter Grund, diesen Hadith zu verwerfen. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Kritikpunkt ist, dass dieser Ya'qub ibn Salama selbst majhul sei. Das ist ein zweiter. Also wir haben jetzt drei Kritikpunkte. Zwei Lücken und ein dritter Punkt ist, dass Ya'qub majhul ist. Deswegen widersprach Imam al-Dhahabi, wem widersprach er? Imam al-Hakim. Ja, weil Imam al-Hakim sagt, der Hadith ist sahih. Und wir wissen ja, dass der Imam al-Hakim hat ja sein berühmtes Buch geschrieben, Al-Mustadrak, Al-Sahihain. Also sind praktisch alles Überlieferungen, wo er behauptet, sie seien sahih. Und zweitens, wo er behauptet, Imam Bukhari und Muslim hätten diesen Hadith in ihre Werke aufnehmen müssen. Das ist ein anderes, das stimmt zwar nicht, aber das ist ein anderes Thema. Wie dem auch sei, erster Mann, dieser Hadith ist alles sahih. Und Imam al-Dhahabi hat diesen Werk überprüft und hat oft zugestimmt und aber auch oft widersprochen. طيب السلام عليكم. Da war jetzt gerade eine Unterbrechung im Ton. Ich weiß nicht, woher. Machen wir weiter beim vorletzten Satz sozusagen. Also, ich hatte zuletzt gesagt, dass Imam al-Hakim diese Überlieferung als sahih eingestuft hat. Und Imam al-Hakim hat dieses berühmte Buch Al-Mustadrak al-Sahihain geschrieben, in dem er Überlieferungen aufgenommen hat, von dem er behauptete, diese seien alles sahih. Und die hätten alle bei Bukhari und Muslim auch Erwähnung finden müssen. Imam al-Dhahabi hat das überprüft, hat oft ihm zugestimmt, ihm aber auch oft widersprochen. Und jetzt in diesem Punkt hier sagte er auch, dieser Hadith sei sahih. Und Imam al-Dhahabi widersprach Imam al-Hakim, der behauptete, der Hadith sei sahih. Und er sagt, nein, das stimmt nicht. Weil die Überlieferung des Isnad ist layyin. Ist layyin. Also layyin ist sogar unter Hassan. Also eher ein Grund, ihn als schwach einzustufen, als authentisch einzustufen. Und er sagt, der Grund dafür, dass Al-Hakim den Hadith als sahih eingestuft hat, ist laut Ibn Hajar, er verwechselte Ya'qub ibn Salama mit Ya'qub ibn Abi Salama al-Majishun. Auch interessant, ne? Das heißt also, der Grund dafür ist, dass er dachte, dieser Überlieferer sei ein bekannter, vertrauenswürdiger Überlieferer und somit sei die Überlieferungskette geschlossen. Ist aber nicht der Fall. Das ist die Antwort auf das, was Imam al-Hakim behauptete. طيب. Dann haben wir gesagt, das heißt, diese Überlieferungskette an sich hat ein Problem. Das steht erstmal außer Frage. Das heißt, wie ist diese Überlieferung zu einer authentischen geworden? Durch gegenseitige Stärkung. Das heißt, es gibt verschiedene Ketten oder verschiedene Hadithe, die den Inhalt, nämlich der Inhalt, der besagt, die Basmala muss gesprochen werden, stärkt. Und dazu heißt es eben in der Fußnote, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, der berühmte Imam, berichtet in Al-Talkhis al-Khabir, Talkhis al-Khabir, rahimahullah ta'ala, nicht Al-Khabir, sondern Al-Habir, über Ishaq ibn Rahawayh und Imam Ahmad, dass die diesbezüglich authentischste Überlieferung jene von Abu Sa'id al-Khudri ist. Okay? Also wir haben jetzt gerade eine kennengelernt von Abu Huraira, radiallahu anhu. Und jetzt sagt er, diesbezüglich authentischste Überlieferung ist eine von Abu Sa'id al-Khudri, ein anderer Sahabi, radiallahu anhu. Ebenso berichtet er über Imam al-Tirmidhi, über Imam al-Bukhari, dass die Version über Sa'id ibn Zayd die authentischste Überlieferung ist. Also, es gibt eine dritte Überlieferung, nämlich über Sa'id ibn Zayd. Solche Aussagen bedeuten aber nicht, dass diese Gelehrten der Ansicht waren, dass diese Überlieferung authentisch sei. Das ist wichtig, ja, weil das ist, wenn ein Gelehrter sagt, diese Überlieferung ist die authentischste Überlieferung in Bezug auf so, das Thema so und so, heißt es nicht, dass dieser Hadith authentisch ist. Das bedeutet, er ist der authentischste, den es in diesem Thema gibt. Aber die können alle schwach sein. Aber von den Schwachen ist derjenige, ist diese Überlieferung, die am wenigsten schwacher. Dasselbe wird auch über Aisha radiallahu anha überliefert, also eine vierte Überlieferung. Jedoch befindet sich im Isnad Haritha ibn Muhammad, welcher da'if ist. Die vierte Überlieferung ist von Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiallahu ta'ala anhu. In diesem Isnad befindet sich Abdul Muhaymin ibn Abbas ibn Sahl, welcher da'if ist. Die fünfte Überlieferung ist von Anas ibn Malik. In diesem Isnad befindet sich Abdul Malik ibn Habib, welcher da'if ist. Die sechste Überlieferung ist von Abu Sabra radiallahu anhu. In diesem Isnad befindet sich Isa ibn Sabra ibn Abi Sabra, welcher da'if ist. Die siebte Überlieferung ist von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Diese Überlieferung befindet sich bei Ibn Adi in Al-Kamil, welches eine der sieben Bücher ist, die, wenn sie einen Hadith als einzige überliefern, diese erfahrungsgemäß als da'if gilt. Diese sieben Bücher sind Al-Kamil für Du'afa von Ibn Adi, Al-Du'afa von Al-Uqayli, Tariq al-Baghdad von Al-Khatib al-Baghdadi, Al-Tariq von Ibn Asakir, Musnad al-Firdaus von Al-Daylami, Nawadir al-Usul von Al-Hakim al-Tirmidhi, Al-Tariq von Al-Hakim und manche fügen noch Al-Tariq von Ibn Al-Jarud hinzu. Manche Gelehrte wie Ibn Abi Shayba und Al-Mundhiri sind der Ansicht, dass letztendlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam die entsprechende Aussage getroffen hat. Diese scheint die offensichtlich richtige Ansicht zu sein. Tamam. Das heißt also, wir sagen, diese Überlieferung über Abu Huraira radiallahu anhu ist zwar schwach, aber es gibt jetzt so viele zahlreiche, also sieben verschiedene Überlieferungen, vielleicht sogar acht, wenn man es genauer nimmt, wenn man noch die von Abu Huraira dazu nimmt, wie dem auch sei, dass man sagen kann, in der Summe, es kann nicht sein, dass über acht verschiedene Sahabe überliefert wird, über unterschiedliche Überlieferungswege, ohne dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das irgendwie doch gesagt hat. Ja. Deswegen können wir davon ausgehen, dass der Prophet alaihissalatu wassalam diese Aussage getroffen hat. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Das heißt also, das ist das in Bezug auf die Authentizität dieser Überlieferung an sich. Jetzt schauen wir uns an das Verhältnis dieser Überlieferung mit den anderen Überlieferungen. Zunächst einmal das Verhältnis der Überlieferung mit dem edlen Koran Karim. Diejenigen, die die Basmala nicht als verpflichtend betrachten, führen als Begründung an, dass Allah tabarak wa ta'ala die Basmala im Koran al-Karim nicht erwähnt hat. Im Gegensatz dazu wurde sie bei der Jagd und beim Schlachten ausdrücklich gefordert. Ja, das heißt also, wenn wir uns anschauen, Koran al-Karim, Allah azza wa jal in Surat al-Ma'idah, als er mit dem sein Wudu beschrieb, wie er vollzogen werden muss, erwähnte er nichts von der Basmala, gar nichts. Er erwähnte lediglich vier Körperteile, die wir zu waschen haben. Wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, dann wascht euch das Gesicht, die Hände bis zu den Ellbogen, streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße. Richtig? Diese vier Handlungen hat er erwähnt und keine fünfte. Jetzt könnte man sagen, ja, er hat sich konzentriert auf das, was man waschen muss. Oder das erwähnt, was man waschen muss. Und sagen wir trotzdem, bei der Jagd hat er die Basmala erwähnt. In Surat al-Ma'idah, Vers 4. Oder wenn es um das Schlachten geht, Surat al-An'am 118 oder 121 und Surat al-Hajj 36, dort überall wurde der Name Allahs extra erwähnt. Warum denn nicht bei der Basmala? Was darauf hinweist, dass es eben keine Pflicht ist. Dann schauen wir uns das Verhältnis dieses Hadiths an in Bezug auf die anderen Hadithe, die überliefert worden sind, die für uns hundertprozentig authentisch sind, nämlich bei Bukhari und bei Muslim. Der Autor sagt, ein weiterer Beweis ist, dass in keinem der Hadithe bei Bukhari und bei Muslim, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder einer der Sahaba radiallahu anhum den Wudu vollzog, die Basmala angesprochen wurde. Wenn nun in einem Hadith beispielsweise ein Sahabi, der nach der Art und Weise des Wudu des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam befragt wurde, in seiner Antwort keine Basmala erwähnte, kann sie kein Rukn sein. Also sie kann zum Beispiel was Mustahab sein, sie kann eine Sunna sein und ähnliches. Aber du fragst einen Sahabi, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Wudu vollzogen? Und da vollzieht er den Wudu und erwähnt nichts von der Basmala und spricht sie auch nicht vor ihm aus und es wird nicht darüber überliefert, dann kann es nicht sein, dass diese Sache ein Rücken des Wudu ist. Dass wenn du diesen Basmala nicht sprichst, dass dein Wudu ungültig ist. Das passt nicht. Das würde ja bedeuten, er hat den Wudu nicht richtig erklärt. Weil wenn du mir sagst, so macht man den Wudu, und nach 5 Jahren sagst du mir, ja, aber du musst Basmala hättest auch erwähnen müssen, dann hätte ich dir gesagt, warum hast du mir nicht erwähnt? Die Basmala zu erwähnen, wäre eine Pflicht gewesen in diesem Zusammenhang. Aber in keinem Hadith bei Bukhari, bei Muslim, kommt die Basmala vor, wo die Hadith, wo der Wudu beschrieben wird. Jetzt, das ist das Verhältnis des Hadithes zu den anderen Quellen, im Koran und den Hadithen, anderen Hadithen. Jetzt schauen wir uns die Bedeutung des Hadithes selbst an. Das heißt, was können wir denn aus dem Hadith an sich verstehen? Bedeutet der Hadith zwingend, dass man den wie Basmala sprechen muss und wenn man sie nicht spricht, ist der Wudu ungültig? Sollte der Hadith, der Autor sagt, sollte der Hadith authentisch sein, ist die Bedeutung, dass jemand, der die Basmala nicht erwähnt, den Wudu nicht auf vollkommene Art durchführt. Denn bevor man einen Hadith außer Kraft setzt, beispielsweise durch Naskh-Aufhebung, muss man zuerst versuchen, die Hadithe miteinander in Einklang zu bringen. Kurzer Exkurs in Usul al-Fiqh. An dieser Stelle sei erwähnt, dass ein Gesetzestext hinsichtlich seiner Dilala, Aussagekraft, Bedeutung in eine von 4 Kategorien passt. Ja, das heißt, wenn wir einen Hadith haben, wir wollen etwas daraus verstehen, ableiten, dann wie stark ist diese Aussagekraft? Also wie stark ist die Aussagekraft, dass dieser Hadith besagt, Wudu ist, die Basmala ist ein Rukun beim Wudu. Wie stark ist diese Aussage aus dieser Überlieferung? Entweder wir haben einen Nass. Das heißt, der Text ist eindeutig hinsichtlich dem, was wir untersuchen wollen und lässt keine weitere Bedeutung zu. Ist das in diesem Fall der Fall? Auf gar keinen Fall. Weil das etwa ein eindeutiger Text, der keine andere Bedeutung zulässt, wäre zum Beispiel قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Sag, er ist Allah ein Einziger. Aus dieser Ayah ergibt sich die Einzigartigkeit daraus. Das heißt, wenn wir jemand fragt, wie viele Götter ist Allah, wie viele Götter gibt es, wie viele Allah ist, wie viele ist das? Ist er 3 oder 2 oder 1 oder wie viele ist er? Dann lässt diese Aussage keine andere Aussage zu, außer dass er ein Einziger ist. Wenn jemand sagen würde, er ist keiner, würde es falsch sein. Wenn jemand sagen würde, er ist 2, wäre es ebenfalls falsch. Er ist ein Einziger. Ahad. Das nennt man Nass. Das nennt man, in Bezug auf das, was wir jetzt da gerade untersuchen, nennt man das Nass. Nass, also Nun, Sad. Ja. Aus dieser Eier ergibt sich die einzige... Nein, okay. Die zweite Stufe der Aussagekraft wäre Zahir. Die offensichtliche Bedeutung. Hier gibt es für einen Text 2 Bedeutungen, wobei die eine stärker ist als die andere. Die stärkere nennt man Rajih und die schwächere nennt man Marjuh. Beispiel dafür. Abu Darda radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich übergab und danach den Wudu vollzog. Hier heißt es im Arabischen, er hat den Wudu vollzogen. Fatawadda. Fatawadda ist das Verb von Wudu machen. Ja? Wudu machen. Die Frage ist jetzt aber, Wudu bedeutet sprachlich Waschung. Die Frage ist aber, meint man jetzt hier die Waschung im islamischen Sinne, dass er sich die Hände gewascht hat, dann sein Gesicht, dann die Arme, dann über den Kopf geschüttelt hat, dann meint man das damit? Oder meint man, er hat sich gewaschen, er hat seinen Mund gewaschen, weil er erbrochen hat, alayhi salatu wassalam? Diese beiden Möglichkeiten lässt die arabische Sprache zu. Die Frage ist aber, welche davon ist gemeint? Wir sagen, die Zahir-Bedeutung, die offensichtliche Bedeutung ist, dass wenn der Begriff Wudu im Koran der Sunna vorkommt, dann meint man damit islamische Waschung, die islamische Waschung vor dem Gebet. Dass man manchmal auch das Waschen im sprachlichen Sinne meint, ist auch möglich, aber das ist nicht die Bedeutung, von der wir als Erste ausgehen können. Insofern ist die islamische Waschung in diesem Hadith rajih und das gewöhnliche Waschen marjuh. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er a.s. nach dem Wudu den Wudu vollzogen hat. Man kann den Hadith anderweitig betrachten. Man kann auch schauen, ist das Erbrechen ein Grund dafür, dass man Wudu erneuern muss? Das ist eine andere Fragestellung, aber die haben wir nicht gestellt. Wir haben jetzt nur geschaut, ob der Wudu vollzogen worden ist von ihm, a.s. oder ob er sich einfach nur den Mund gewaschen hat, a.s. Drittens, dritte Aussagekraft, Ta'wil. Ta'wil, ja. Ta'wil bedeutet jetzt eben, dass die Marjuh-Bedeutung Vorrang hat. Ja. Darunter versteht man, dass die Marjuh-Bedeutung aufgrund eines externen Beweises fortgezogen wird. Das heißt, wenn wir hier in diesem Hadith sagen würden, der Gesandte Allah hat sich erbrochen, hat sich übergeben und hat danach seinen Mund gewaschen und nicht den Wudu vollzogen, dann wäre das Ta'wil und bräuchte einen externen Beweis oder auch internen Beweis, aber einen gesonderten Beweis, weil davon können wir jetzt nicht ausgehen bei dieser Überlieferung. Und die vierte Stufe der Aussagekraft ist Mujmal. Hier geht es darum, dass ein Gesetzestext mehr als eine Bedeutung aufweist. Zum Beispiel 2, man diese aber nicht in Rajih und Marjuh einteilen kann, weil beide gleich wahrscheinlich sind. Wir wissen nicht. Kann die Bedeutung kann sein, die andere kann es auch sein. In diesem Fall sind manche Gelehrte der Ansicht, dass man sich eine von beiden Bedeutungen aussuchen darf. Richtig ist allerdings, dass man keiner der beiden Bedeutungen, dass man nach keiner der beiden Bedeutungen handeln darf. Manche Gelehrte betrachten jede Negierung, die sich auf eine gesetzliche Wirklichkeit, Haqiqa Shar'iyya, bezieht, als Mujmal, wie im Falle des Hadith von Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. Manche Gelehrte, wie die Hanafiya, Abu Abdullah al-Basri, Al-Qadi Abu Bakr al-Baqillani, betrachten jede Negierung, ja, jede Negierung, die Negierung im Hadith war was? Kein Wudu für den, der die Basmala, der Allahs Namen nicht gesprochen, also die Basmala nicht gesprochen hat. Diese Negierung auf eine gesetzliche Wirklichkeit, Haqiqa Shar'iyya. Das heißt, was abgesprochen wird, was negiert wird, ist hier der Wudu gesetzlich. Der Wudu gesetzlich. Also werden wir gleich sehen, was es bedeutet, weil es könnte auch der Wudu sprachlich gemeint sein. Tamam. Also Sie sagen, die gesetzliche Wirklichkeit wird hier negiert. Haqiqa Shar'iyya. Und deswegen ist diese Aussage Mujmal. Mujmal war was nochmal? Mujmal war, dass wir jetzt nicht wissen können, was genau negiert wird in diesem Zusammenhang. Bezogen auf den Hadith von Abu Huraira sagen sie, dass diese Negation oder diese Negierung sich auf die gesetzliche Wirklichkeit bezieht. Denn erstens, bei einer Negierung wissen wir nicht, ob sie sich auf die gesetzliche oder auf die sprachliche Wirklichkeit bezieht. Das heißt, sie sagen auf Deutsch, man kann nicht nach dem Hadith handeln. Weil nach der Negierung wissen wir nicht, bezieht es sich jetzt auf die gesetzliche oder auf die sprachliche Wirklichkeit? Kein Wudu für den, der Allahs Namen nicht erwähnt hat. Kein Wudu gesetzlich gesehen oder kein Wudu sprachlich gesehen. Zweitens, selbst wenn die sprachliche Wirklichkeit ausgeschlossen werden kann, er hat ja den Wudu vollzogen. Also wenn jemand den Wudu vollzieht, und Bismillah nicht gesagt hat, kannst du ja nicht sagen, er hat kein Wudu gemacht. Er hat Wudu gemacht, also sprachlich gesehen, er hat sich gewaschen. Deswegen heißt es hier, zweitens, selbst wenn die sprachliche Wirklichkeit ausgeschlossen werden kann, stellt man sich immer noch die Frage, ob die Negierung Einfluss auf die Gültigkeit der Handlung oder auf ihre Vollkommenheit hat. Also, als der Prophet s.a.w. sagte, kein Wudu für den, der Bismillah nicht gesagt hat, kein vollkommener Wudu oder kein gültiger Wudu für den, der Bismillah nicht gesagt hat. Diese Frage ist offen. Und die sagen, das ist Mujmal. Und wenn es Mujmal ist, kann ich nicht danach handeln. Auf unseren Fall betragen, ist der Wudu von jemandem, der die Basmala zu Beginn weglässt, ungültig oder nur unvollkommen? Die meisten Gelehrten betrachten eine solche Art der Negierung nicht als Mujmal. Ja, das heißt also, es gibt schon eine Möglichkeit, das anzugehen. Dies ist auch die richtigere Ansicht, das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama, der Malikiyah, Shafi'iyah und der Hanbaliyah. Aber hier sieht man, wie wichtig Usul Fiqh ist in diesem Zusammenhang. Weil was bringt mir das, wenn ich ein Thema bei der Hanafitischen Rechtsschule lerne, ein anderes Thema bei der Hanbalischen Rechtsschule lerne und dann am Ende bei so einem Thema mich widerspreche. Ja, also wenn ich bei den Hanafiten gelernt habe, dass diese Sache ist Mujmal und dann im Fiqh lerne ich, also beim Usul lerne ich, dass Mujmal ist bei den Hanafiten. Und dann ist mein Lehrer im Fiqh aber ein Hanbalit und er sagt mir hier, dass, wie ich zu handeln habe, weil es eben nicht Mujmal ist, dann wofür habe ich dann die Usul gelernt? Ja? Dann widerspreche ich mich ja selbst. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man schon bei einem Lehrer bleibt, bis man die Zusammenhänge gut verstanden hat. Tayyib, die richtige Ansicht ist aber, dass solch eine Situation kein Mujmal ist, dass diese Aussagekraft wie im Hadith des Propheten nicht Mujmal ist. Denn erstens, eine Regel lautet, die Anwendung von Textbeweisen hat Vorrang gegenüber ihrer Missachtung. Al-I'malu awla min al-Ihmal. Das heißt also, wenn wir nach einer Überlieferung handeln können, dann sie auch missachten könnten, dann hat die Handlung danach Vorrang gegenüber der Missachtung. Zweitens, wenn der Gesetzgeber einen Begriff verwendet, ist damit grundsätzlich die gesetzliche und nicht die sprachliche Bedeutung gemeint. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir Wudu hören im Salah, Entschuldigung, im Koran oder in der Sunna, Wudu hören, dann denken wir erstmal an den islamischen Wudu und nicht daran, dass man sich irgendwie einfach nur wäscht auf irgendeine Art und Weise. Drittens, die Negation kann sich nicht auf die sprachliche Wirklichkeit beziehen, es bleibt also nur die gesetzliche Wirklichkeit. Hier wiederum ist die Negation der Gültigkeit rajih und derjenige der Vollkommenheit marjuh, denn die Gültigkeit zu negieren liegt näher bei der Negation der sprachlichen Wirklichkeit als bei derjenigen der gesetzlichen Vollkommenheit. Noch einmal. Hier wiederum, das heißt in unserem Hadith von Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, oder die ganzen Überlieferungen 7, 8, die im Propheten überliefert worden sind, dass man Bismillah sagen muss beim Wudu oder sagen soll beim Wudu. Hier geht es um die Negation unseren Fall bezogen. Es geht immer noch um die Theorie. Hier wiederum, das heißt also, wenn wir die Negation haben, kein Wudu, kein Gebet, ja, wie der Prophet sagt, la imana liman la amanata. Das heißt, also kein Iman, wer nicht vertrauenswürdig ist, hat auch kein Iman. Ja, dem man nichts anvertrauen kann, der hat auch keinen Glauben. Ja. Weil die Frage ist, auf was bezieht sich das? Ist der Glaube komplett weg oder ist der vollkommene Glaube weg? Ja, weil diese Überlieferung haben wir öfter, oder diese Aussagen haben wir öfter. Und die Frage stellt sich dann halt immer, geht es um die Gültigkeit oder um die Vollkommenheit? Bei Gültigkeit, halat, ist kein Muslim mehr. Und wenn es um die Vollkommenheit geht, dann ist er eben kein vollkommener Gläubiger, sondern hat das ist ein Mangel an Iman. Hier wiederum ist die Negation der Gültigkeit rajih und diejenige der Vollkommenheit marjuh, denn die Gültigkeit zu negieren liegt näher bei der Negation der sprachlichen Wirklichkeit als bei derjenigen der gesetzlichen Vollkommenheit. Das heißt also grundsätzlich gesehen, Ausgangslage davon ist, dass wir davon ausgehen, wenn es heißt kein Gebet, kein Iman, dann meinen wir damit das Komplette, die gesetzliche Gültigkeit. Das ist die Ausgangslage. In unserem Beispiel verstehen wir aufgrund der vorangegangenen Belege allerdings, dass die Vollkommenheit negiert wird, nicht aber die Gültigkeit. Das heißt also, gemeint ist in unserem Beispiel mit den Hadithen, die mit dem Propheten Sassen überliefert worden sind, dass man Bismillah sagen soll. Wenn wir hier sagen würden, es geht hier um die Gültigkeit des Wudu, dann haben wir ein Problem mit den Ayah im Koran, haben ein Problem mit den anderen Hadithen bei Sahih Bukhari, bei Muslim, wo der Wudu des Propheten Sassen beschrieben wird. Und diese ganzen Überlieferungen weisen darauf hin, dass die Bismillah kein Rücken des Wudu sein kann. Also bleibt nur übrig, dass sie eben ein Akt der Vollkommenheit ist. Und das ist die Zusammenfassung. Deswegen auch die meisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, aufgrund dieser erwähnten Beweisführung, sind dieser Ansicht. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Das genügt für heute, inshallah tabarak ta'ala. Und beim nächsten Mal, inshallah, werden wir uns unterhalten über den Zeitpunkt, wenn man die Basmala spricht. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.